Gravitation, die der Raum zur Bewegung bietet. Das Rascheln der Angst lautet hinter jedem Augenblick. Der Blick offenbart immer dasselbe. Kreuze dich selbst an Staunen und hasse dich nach hinten kehrt. Und hasse dich nach hinten kehrt. Und hasse dich nach hinten kehrt. Nur weil Wände die Endzeitrücken scheinen, immer schneller gegen den Körper. Ich bin offenbar immer dasselbe. Nur weil Schulden sich selbst verfleischen. Die Bürde verspotten, gerade um keines Augenblicks, immer im Kopf. Durchsichtige Lügen und Beschwichtigung.